Saft kommt, ja. Uff, hier, sechs Bullen Schnaps am Tag, das ist krank, oder was? Nein, naja. Das ist schon krank, oder? Das ist nicht krank. Mit sowas sage ich die Mitleidigkeit. Die Fotze.